Radio Auslandsdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Auslandsdienst hier auf Radio Helsinki. Heute am Freitag steht hier bei uns Kanada im Fokus, und zwar eröffnen wir jetzt hier die zweite Staffel. Die zweite Staffel 2014, 2015 mit viel neuen Gästen. Der erste Gast heute ist Alexander Schelischanski. Er wird uns viel Spannendes erzählen über Toronto, über Gedenkdienst in Kanada und über das Leben in Kanada. Jetzt starten wir allerdings mal mit einem Song hinein. Und zwar gibt es jetzt den Song von Simple Plan, Summer Paradise. Ein Song, den wir bewusst ausgewählt haben, um noch einmal diesen Sommer zu verabschieden, der ja so viel heiße Temperaturen gebracht hat. Und vor allem ist er in der Version Francais, in der französischen Version. Und das ist auch bewusst so gewählt, denn dieser Song, Staffel 2, heute hier Alexander Schelischanski, und ich möchte dich gleich mal begrüßen. Und zwar, hallo, herzlich willkommen bei uns. Hallo Felix, danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich da heute dabei sein darf. Du bist doch nicht das erste Mal in der Sendung, sondern wir haben schon ein Interview geführt mit dir. Und zwar das Interview im Mai. Kannst du dich daran erinnern? Ja, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und heute haben wir die Ehre, dass du uns ausführlich eine Stunde lang da viel Positives über Kanada erzählen kannst. Gedenkdienst, was man so macht. Da freuen wir uns drauf. Perfekt, ich freue mich auch. Und jetzt als Einstieg habe ich wieder mal die üblichen Facts vorbereitet, und zwar über Kanada. Was gibt es da so zu wissen? Was sollte man wissen? Also ich habe ja vorher gesagt, bei dem Song Simple Plan, Summer Paradise, absichtlich in der französischen Version, und zwar deswegen, weil 25% der Kanadier, die insgesamt machen sie 34 Millionen aus, sprechen Französisch, und das hauptsächlich in der Provinz Quebec. Und diese Provinz ist dreimal so groß wie Frankreich. Und dort wird eben Französisch gesprochen. Und deswegen wollten wir wenigstens einen Song hier auch präsentieren, damit wir zeigen, wie vielseitig eigentlich Kanada ist. Wir werden mit Alexander heute sprechen über seine Erfahrungen in diesem Land, über den Gedenkdienst und vor allem auch über seine Arbeit am Sour and Shame Neuberger Holocaust Education Center. Vorher eben, wie gesagt, jetzt die Facts. Kanada ist ein sehr, sehr großes Land. Es ist das zweitgrößte Land der Welt nach Russland. Die Hauptstadt ist Ottawa. Es gibt 10 Provinzen. Das heißt, so ähnlich wie in Österreich, das sind 9. Ja. Und es gibt 3 Territorien. Worin immer der Unterschied liegt. Alexander, weißt du da den Unterschied zwischen Territorien und Provinzen? Ich bin ehrlich gesagt auch überfragt. Ich weiß es nicht. Kanada ist zweisprachig, Englisch und Französisch, wie bereits angesprochen. Alle Französischsprachigen leben in der Provinz Quebec, und dort ist Französisch die alleinige Amtssprache, und seit 2006 sind die Quebecer inoffiziell eine Nation innerhalb eines geeinten Kanadas. Und zur Geografie ist noch zu sagen, Kanada grenzt an 3 Meere, und es grenzt ausschließlich an die USA im Süden, also sonst kein anderes Land. Und wie bereits gesagt, gibt es da eben 34 Millionen Einwohner natürlich. Und jetzt noch ein paar kurze Worte zur kanadischen Geschichte. Wir wollen das nicht überstrapazieren, aber ein bisschen Geschichte gehört dazu. Und zwar, vorher war Kanada ein Land, was eben besiedelt war von Indianerstämmen, bis dann die Europäer kamen, das waren als erstes die Franzosen. Da reichte 1534 Jacques Cartier das Gebiet am St.-Lorenz-Strom und erklärte es dann gleich so nebenbei zum französischen Besitz, und Neufrankreich wurde gegründet. Städte wie Quebecville und Montreal entstanden, und Frankreich baute seinen Besitz nach und nach dort aus. Doch auch die Briten wollten etwas mitreden und haben dann in zahlreichen Kriegen Frankreich geschlagen. Frankreich verlor fast all seine Besitzungen. Und 1763 mussten die Franzosen dann zurückziehen, und die Briten erhielten alle wichtigen Besitzungen der Franzosen in Kanada. Und es wurde erstmalig dann Kanada genannt. Dann kam es gleich zu 2 Kriegen mit den USA, die beide von Kanada gewonnen wurden. Und so wurde diese Südgrenze zur USA, die bis heute existiert, festgelegt. Das 20. Jahrhundert wiederum war geprägt von einer starken Immigration aus Europa, auch schon teilweise im 19. Jahrhundert. Und dann in den letzten 50 Jahren vor allem durch die Sezessionskrise, das heißt, zweimal stimmten die Bewohner der Provinz Quebec darüber ab, ob sie einen eigenen Staat gründen wollen, das heißt, wir sind ein Staat Quebec, oder ob sie bei Kanada bleiben wollten. Beides Mal ging der Plan aber nicht ganz auf, und Quebec blieb ein Teil von Kanada. Und unser Benjamin Rakosch hat jetzt etwas vorbereitet, und zwar eine Infobox Kanada über die vielseitige kanadische Landschaft, und die hören wir uns jetzt an. Kanada. Kanada. Unendliche Weiten. Über fast 10 Millionen Quadratkilometer erstreckt sich die Fläche des zweitgrößten Landes der Erde. Das ist fast so groß wie der gesamte Kontinent Europa und etwa 120 Mal größer als Österreich. Die Bevölkerungsdichte liegt jedoch bei nur 3,5 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die besiedelte Fläche beträgt bloß 1%. Das lässt genügend Platz für atemberaubende Landschaften, sich unendlich ausstreckende, vom Menschen scheinbar unberührte Weiten. Von den Appalachen im Osten über die Great Lakes, die großen Süßwasserseen des Südens und die weiten Ebenen im Innenland erstreckt sich Kanada. Von den Kordilleren im Westen bis hinauf in die arktischen Regionen des kanadischen Schilds. Ein Drittel dieser Fläche ist bewaldet. Über 3 Millionen Quadratkilometer erstreckt sich das Meer aus Bäumen in Kanada. Das entspricht in etwa der Fläche Indiens, dem immerhin siebtgrößten Land der Erde. Die Geografie Kanadas ist sehr vielgestaltig. Die atlantischen Provinzen, wie zum Beispiel Labrador, Neufundland und Quebec, wurden aus abgetragenen alten Bergen und geologisch noch älteren Teilen des kanadischen Schildes gebildet. Der kanadische Schild befindet sich in der Region um die Hudson Bay und nimmt nahezu die Hälfte der kanadischen Fläche ein. Es handelt sich dabei um eine geologisch sehr alte Region. Hier wurden einige der weltweit ältesten Gesteine entdeckt. In Labrador und im Osten von Quebec ist die Oberfläche eher flach, nur zum Teil hügelig. Zahlreiche Flüsse durchziehen die Landschaft. Im Süden ist der kanadische Schild von borealen Wäldern bedeckt. Die nördliche Hälfte befindet sich jenseits der arktischen Baumgrenze und besteht aus Eis, Felsen sowie Tundrenvegetation. Im Westen des kanadischen Schildes dehnen sich die inneren Ebenen aus. Die vorherrschende Vegetation im Süden der Provinzen Alberta, Manitoba und Saskatchewan ist Präriegras, während der Norden bewaldet ist. Die wichtigsten Gebirgsregionen liegen im Westen Kanadas, vom nördlichen Yukon-Territorium bis in die südlichen Gebiete von Alberta und British Columbia erstreckt sich der kanadische Teil der Rocky Mountains, die kanadischen Kordilleren. Sie sind im westlichen Kanada das dominierende Landschaftsmerkmal. Hier befindet sich mit dem 5.959 Meter hohen Mount Logan auch der höchste Punkt Kanadas. In der pazifischen Küstenregion in British Columbia liegt in Nord-Süd-Richtung eine Kette von Küstengebirgen. Die Region wird von Fjorden stark zerschnitten. Eine Fortsetzung des Küstengebirges stellt Vancouver Island dar. Ein weiteres wichtiges Gebirgssystem erstreckt sich an der nordöstlichen Küste von Ellesmere Island bis zu den Thorngard-Bergen in Quebec, Neufundland sowie Labrador. In Ostkanada liegen die Appalachen und die Laurentinischen Berge. Die größte Insel Kanadas ist die Baffininsel. Sie ist mit ihren über 500.000 Quadratkilometern Fläche weltweit die fünftgrößte Insel und somit etwa 6-mal so groß wie Österreich. Man könnte meinen, ein so riesiges Land mit so wenig Einwohnern könnte keine Umweltprobleme haben. Das Gegenteil ist der Fall. Die Natur in einem Land am Rande der Arktis reagiert sehr sensibel. Die Holzindustrie ist ein wichtiges Standbein der kanadischen Wirtschaft. Allerdings liegt der Großteil der Wälder zu weit von den Siedlungsgebieten entfernt. Ihn zu nutzen wäre mit hohen Transportkosten verbunden. Also werden die Baumbestände in der Nähe der Siedlungen im Süden übernutzt. Besonders gefährdet sind die Regenwälder im Westen. Gefahr besteht im arktischen Norden durch die Erdöl- und Erdgaslager und Pipelines, die sich durch das sensible Ökosystem ziehen. Mittlerweile jedoch wird der Zerstörung entgegengewirkt. Weite Flächen wurden bereits unter Naturschutz gestellt. Sie machen bereits 10% der Landesfläche aus und sollen bis 2020 auf 17% anwachsen. Den globalen Klimawandel, welcher die Lebensgrundlage vieler Arten im Norden des kanadischen Schildes zerstören könnte, wird dies jedoch nicht aufhalten können. Viel spannende Informationen über Kanada waren das jetzt von Benjamin Rakosch. Kanadische Landschaft, die sehr vielseitig ist. Und wir beginnen gleich einmal mit einer Frage jetzt bezüglich zu dem. Hast du gemerkt, diese unterschiedlichen landschaftlichen Formen Kanadas? Ja, ich persönlich habe das schon sehr stark gemerkt und ich kann gleich ein konkretes Beispiel bringen. Ich wollte im Winter als Österreicher natürlich unbedingt Skifahren gehen. Und ich habe in Ontario verzweifelt fast nach Skigebieten gesucht. Also um Toronto herum gibt es sehr wenig bis gar nichts zum Skifahren. Und wenn man wirklich gut Skifahren gehen will, muss man in Richtung Westküste, und das ist sehr weit weg, aber da zieht sich dann von den Rocky Mountains unten rauf und da kann man dann traumhaft Skifahren gehen. Und da ist es mir eben zum ersten Mal so wirklich aufgefallen, dass die kanadische Landschaft extrem unterschiedlich ist, auch das kanadische Klima seine Unterschiede hat, dass es in Vancouver viel gemäßigter ist als an der Ostküste. Also sowas merkt man dann, über sowas stolpert man fast schon, wenn man ein Jahr in dem Land lebt und mit den Leuten dort redet und Urlaube plant und alles, was dazugehört zum Leben. Wo warst du unterwegs in Kanada während dieses Jahres? In Kanada leider gar nicht allzu viel, aber ich bin in die USA runtergefahren. Ich war allerdings in Kanada in Montreal einmal. Ich war in Kingston, was ein bisschen östlich von Kanada ist, zweimal dienstlich. Weiter in den Westen bin ich leider nicht gekommen. Ich wäre sehr gerne nach Vancouver gefahren. Ist sich leider nicht ausgegangen. In den USA war ich in Chicago, ich war einmal in Florida, ich war in New York, ich war meinen Onkel besuchen in Atlanta und das sind eben alles auch so Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn man Auslandszivildienst macht, beziehungsweise wenn man ein Jahr irgendwo lebt. Also ich bin sehr, sehr froh über die Eindrücke, die ich in ganz Nordamerika echt gewonnen habe. Das heißt, du hast auch viel vom Nachbarland USA quasi kennengelernt. Ja, in dieser Zeit. Natürlich. Und Toronto ist auch dementsprechend nah an der Grenze zu den USA. Also Grenze liegt ja unten bei Buffalo, zwischen den Niagarafällen und Buffalo. Also man ist fast zwangsläufig sehr verbunden mit der amerikanischen Kultur und auch eben geografisch sehr naheliegend. Warst du bei den Niagarafällen? Ja, zweimal. Sehr schön. Gehen wir mal zurück wieder. Und zwar jetzt dein Dienstende, das war jetzt vor einigen Wochen erst, Ende Juli. Genau. Und wie geht es dir jetzt wieder hier zu sein? Ist das jetzt eine große Umstellung nach einem Jahr in Kanada oder geht das eigentlich relativ leicht? Ja, ich muss sagen, die letzten Tage, die ich in Kanada verbracht habe, die waren schon sehr hart. Also ich hätte mir nicht gedacht am Anfang meines Jahres, dass mir der Abschied aus Kanada so hart fallen wird. Und ich hätte mir das auch nicht gedacht, so in den letzten paar Monaten davor, nicht, dass es mir nicht gefallen hat, aber ich habe mir gedacht, ja, nach Österreich ist ein Land, Graz ist eine Stadt, wo man immer gern hin zurückkehrt. Aber ich kann mich erinnern an meinen letzten Abend in Kanada, das war schon ein Lebensabschnitt, der für mich zu Ende gegangen ist und das war schon eine Verabschiedung von einem Land und einer Stadt und von Leuten, die ich ein Jahr kennen und lieben gelernt habe und es war nicht so leicht alles in allem. Allerdings ist es dann natürlich schon so, wenn man zurück in Österreich ist, dass man es sehr genießt, vor allem die ersten Tage und Wochen, dass man sehr genießt, wieder bei der Familie zu sein, bei den Freunden zu sein, seine Stadt hat, in der man jeden Winkel und jede Ecke kennt. Also ich war dann natürlich gleich wieder in guten Händen. Ich kann nicht sagen, dass es mir dann in Graz irgendwie in irgendeiner Form schlecht gegangen ist oder dass mir gleich was abgegangen ist aus Kanada oder so. Aber jetzt natürlich, wenn man sich wieder ein bisschen eingelebt hat, dann fällt einem schon auf, was man in Kanada vermisst, was vielleicht besser war. Man fängt an, ein bisschen zu vergleichen. Und man lernt vielleicht auch erst im Nachhinein, wie bei so vielen Dingen, seinen Auslandsaufenthalt so richtig zu schätzen. Und was war das? Was macht Kanada besonders? Was sind die Sachen, die jetzt abgehen von Kanada, die dir fehlen? Naja, für mich persönlich war es vor allem mein freies und unbesorgtes Leben, das ich in Kanada geführt habe. Also das war am Anfang natürlich eine große Umstellung, aber man kommt dann rein und irgendwann läuft dann das Werkel und man genießt dann einfach nur die Selbstständigkeit, die man dort hat, dass man seine Wochenenden selber plant, dass man entscheidet, ob man jetzt mal auf ein Cottage, auf eine Hütte am See von einem Freund fährt oder ob man jetzt einen Ausflug nach New York macht oder ob man einfach mal zu Hause bleibt und nichts macht am Wochenende lang. Also diese Freiheit hat man einfach daheim in Graz, nicht so, wie ich sie in Kanada gehabt habe und das habe ich schon sehr genossen. Das heißt, vor allem Freiheit war für dich Kanada. Ja, sozusagen. Kann man so sagen. Wenn wir jetzt ganz zurückgehen zum Beginn von deines Auslandsjahres, was war da dein Eindruck so, oder wie ist das abgelaufen, ganz am Beginn, wo du angekommen bist, ganz, ganz frisch in Kanada? Ja, ich weiß noch, den letzten Abend, den ich in Österreich verbracht habe, da hat bei mir vor allem so die Unsicherheit regiert. Also da, trotz aller Vorbereitung und trotz aller Motivation ins Ausland zu gehen, war ich mir echt unsicher und habe mir gedacht, wie wird das sein? Ich habe noch nie wirklich lang von daheim weg gewohnt, muss man alles selber organisieren. Ich weiß nicht, wie das ablaufen wird. Und da war ich schon nervös. Aber wenn man dann einmal die ersten Wochen und Monate in Kanada verbracht hat, spielt sich das eben, wie gesagt, ein. Aber In den ersten Wochen, weiß ich noch, da habe ich das noch gar nicht so wirklich so fassen können oder realisieren können. Da hat man mal schauen müssen, dass man zurechtkommt, dass man selbst seine Lebensmittel einkauft, dass man pünktlich zur Arbeit und wieder zurückkommt durch eine nordamerikanische Großstadt. Also da ist man mit so vielen Dingen beschäftigt und das prasseln so viele Eindrücke auf einen ein, dass man ja gar nicht so richtig weiß, wo einem der Kopf steht. Es war sehr stressig, es war sehr intensiv die erste Zeit. Es war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung, von der man was mitnehmen kann, aber ich habe es dann schon genossen, nachdem ich mich eingelebt habe. Und was war jetzt für dich das Besondere an Kanada, wo du angekommen bist, wo du gesagt hast, was sind die größten Unterschiede? Du sagst, zur Arbeit kommen, wo hast du gewohnt da? Warst du in der Nähe von deiner Arbeitsstelle oder war das weiter weg? Ja, anfangs war es noch weiter weg. Also ich habe die Wohnung von meinem Vorgänger übernommen. Glücklicherweise, das war wirklich gut, weil wenn man sich dann was selber suchen muss, ist schon nicht so einfach. Aber es waren halt die Wege innerhalb der Stadt sind viel länger. Also wenn man eine Stunde in Toronto zur Arbeit fährt, dann ist das im Allgemeinen so mittel bis kurz. Also das ist ganz okay. Da sagen die Leute, ja, heute habe ich nur eine Stunde zur Arbeit gebraucht und da sagen alle, ja, okay, das ist eine gute Zeit. Also das war schon was ganz was anderes. In Graz, jetzt bin ich da ins Büro hergefahren, 10 Minuten von mir zu Hause. Also da muss man sich ein bisschen einfach umstellen. Sehr imposant ist natürlich auch die Skyline von Toronto. Das kennt man aus Europa nicht unbedingt, zumindest nicht als Österreicher. Die Wolkenkratzer, die am See unten in Downtown stehen, wenn man da durchspaziert, eigentlich zum ersten Mal durch sowas. Ja, da schaut man schon ordentlich. Das war, was mir jetzt so in Erinnerung geblieben ist von den ersten Wochen. Hier auf Radio Auslandsdienst diesen Freitag, heute zu Gast Alexander Schölischanski. Wir haben schon viel gesprochen über das Leben in Kanada, die ersten Wochen in Kanada. Und ich habe jetzt noch ein paar Fragen natürlich zum Leben in Kanada. Und zwar vor allem, würde mich heute interessieren, du warst ein Jahr in diesem Land und hast ein Jahr, nehme ich an, sehr gutes Englisch verbessert, oder? Ja, kann man schon so sagen. Also man kommt viel zum Reden. Man redet jeden Tag in der Arbeit, man redet jeden Tag im Supermarkt, beim Einkaufen, man ist mit. Es gibt nur Englisch für ein Jahr. Gab es da Sachen, die sich abgehoben haben von dem Standard-Englisch, das man in den Schulbüchern lernt? Ja, es gibt natürlich ein paar kanadische Wörter, die mir auch in Erinnerung geblieben sind. Die Amerikaner machen sich meistens über die Kanadier lustig für diese Wörter, verstehen sie nicht ganz. Aber jetzt konkret, also die 1-Dollar-Münze heißt Looney und die 2-Dollar-Münze heißt Toonie. Das ist eh nicht so unbekannt, das wissen eh ein paar. Aber wenn man in den USA zum Beispiel nach einem Looney fragt, dann wissen sie grundsätzlich nicht, was es ist. Ich habe sonst eben durch meine Arbeit in einer jüdischen Organisation und durch mein Leben in der jüdischen Gemeinde auch noch ein paar Vokabel aufgeschnappt. Ein Beispiel ist zum Beispiel Lachaim. Das wurde ausnahmslos verwendet für ein Fest oder für eine festliche Veranstaltung. Mhm. Am Ende wurde es dann schon für alles verwendet, auch für eine Party oder so. Und das ist jetzt auch lustigerweise in meinen Sprachgebrauch irgendwie so hineingerieselt. Also ja, jetzt letztens habe ich mal zu irgendjemandem gesagt, dass da und dort ein Lachaim ist, einfach so aus Gewohnheiten, die mich angeschaut, das natürlich nicht verstanden. Aber ja, das sind nur so ein paar Beispiele, es gibt noch hunderte mehr. Und jetzt noch eine Frage zur kanadischen Küche. Unterscheidet die sich groß von den USA? Gibt es da Spezialitäten? Was hat dir da am besten geschmeckt davon? Naja, also die kanadische Küche ist schon vorhanden, nur wie in jeder nordamerikanischen Stadt ist es halt so, dass es eine sehr große Multikulti-Küche gibt. Also es gibt einen guten Inder, einen guten Chinesen, einen guten Italiener. Es gibt aus der ganzen Welt Essen und nicht nur ein Lokal, sondern einen ganzen Haufen. Und da hat jeder halt so seine Geheimtipps. Konkret aus der kanadischen Küche ist mir hängen geblieben, aber das ist eigentlich aus Quebec und nicht aus Toronto. Poutine, das ist so ein Gericht. Ich habe es gegessen letztens. Ich war vor 2 Wochen auch in Kanada. Ich habe es probiert. Und, wie hat es geschmeckt? Sehr kalorienreich. Ja, das würde ich auch so sagen. Na, aber es sind so Pommes mit irgendeiner komischen Sauce drüber. Bratfett. Ja, so Gravy Sauce heißt es. So Bratensauce, glaube ich. Ja, genau. Und so Käsestücken manchmal. Und dann hauen sie halt noch alles rein, was sie gerade finden. So Speck. Und also es ist sehr deftig. Und ja, es gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsessen, aber ich habe es ein paar Mal gegessen. Und das ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, es gehört dazu, wenn man in Kanada ist, dann... Ja, natürlich gehört es dazu. Man muss auch so tun, als würde es einem total schmecken. sind sie ein bisschen beleidigt. Nein, Spaß. Aber ja, so, das habe ich zum Beispiel vorher nicht gekannt. Also über das bin ich zum ersten Mal in Kanada gestolpert. Und jetzt haben wir, ich werde versuchen, das ist jetzt eine Premiere hier bei Radio Auslandsdienst, wir werden jetzt versuchen, live zusätzlich zu dem ehemaligen Gedenkdiener im Studio, einen Gedenkdiener, der vor Ort an der Stelle in Toronto ist, zuzuschalten, und zwar über Skype. Ich hoffe, die Qualität passt und ich hoffe, dass das jetzt alles hinhaut technisch. Und ich frage jetzt einfach mal da rein, Matthias, bist du da? Hörst du uns? Ja, ich bin da und ich hoffe, ihr hört mich und liebe Grüße nach Österreich. Wir hören dich super, ja. Und ja, Matthias, wie geht's dir? Wie spät ist es jetzt in Toronto? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Es ist jetzt halb eins. Also es ist 6 Stunden Zeitdifferenz. Und ja, ich glaube, ich habe mich schon ganz gut eingelebt im ersten Monat, was das alltägliche Leben betrifft und was die Arbeit angeht. Und Matthias, und jetzt Alexander, hast du eine Frage noch an deinem Nachfolger? Naja, Matthias und ich, jetzt haben wir erst wieder vor kurzem auf Facebook geschrieben. Ich möchte nicht allzu sehr auf die Nerven gehen. Ich glaube, er macht das schon ganz gut. Aber ich weiß nicht, so die ersten Wochen, ich weiß nicht, ob sie für dich gleich stressig waren wie für mich. Ein Leben, die ganzen neuen Eindrücke. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber erzählen. Also von der Arbeit ist jetzt noch jetzt schon, aber die ersten 2-3 Wochen waren eher sehr ruhig durch die Sommerferien waren, durch keine Schulklassen da sind, die zum Führungen geben, also brauchen. Aber so das alltägliche Leben würde ich nicht so als stressig bezeichnen. Ich hatte nämlich auch das Glück, also so wie du, die Wohnung von meinem Vorgänger übernehmen zu dürfen, was einmal, glaube ich, einen großen Stressfaktor wegnimmt. Und ja, also man lebt sich, würde mich generell als einer bezeichnen, der sich schnell einlebt. Ich habe auch schon in Wien ein Jahr gelebt, also kann ich mich da eigentlich nicht beschweren. Das heißt, du warst das schon ein bisschen gewohnt, dass die ganze genau, Umstellung... Genau, also ich war diese Selbstständigkeit, die Umstellung, eine neue Stadt zu kennenzulernen, schon ein bisschen gewohnt, ja. Also ich komme ursprünglich aus Kärnten und bin dann nach Wien gezogen. Genau. Oh ja, und wie... Geht das so mit, wie ist das Wetter? So Frage. Das Wetter ist sehr angenehm, also es hat jetzt um die 25 Grad. Das hätten wir auch gern hier. Ja, wobei es wird, der Sommer war nicht so heiß wie in Österreich, also diese über 35 Grad, die gibt es hier nicht allzu oft. Aber jetzt beginnt schon langsam der Herbst, aber auf den Herbst freue ich mich, weil das sind der Herbst in Toronto, die Kanada soll ziemlich schön sein. Alexander, kannst du das bestätigen? Das kann ich nur bestätigen. Das war für mich der schönste Herbst, den ich jemals erlebt habe. Also das war ja fast besser als der österreichische Sommer. Also das ist dieser Indian Summer eigentlich, der in den Herbst hineinreicht in Nordamerika und auch vor allem in Kanada. Und wenn sich dann die ganzen Bäume verfärben und es aber noch immer so 20 Grad hat, das ist wirklich ein Traum. Hört sich sehr cool an, ja. Und Matthias, was hast du sonst schon so erlebt, jetzt abgesehen von der Arbeit? Ich würde sagen, die Wochenenden habe ich stark damit verbracht, die Stadt kennenzulernen, also spazieren zu gehen oder auch einfach mal im Park sitzen und ein Buch lesen. War aber auch schon bei den Niagara-Fällen zum Beispiel. Das musste ich mir gleich am ersten Wochenende anschauen, weil es eben so nah an Toronto ist. Und ja, die Stadt kennenlernen, Toronto Island zum Beispiel ist eine Insel, die vor Toronto liegt, wo man einen wunderschönen Blick auf die Stadt hat. Und jetzt ist eine Exhibition quasi in Downtown Toronto, die werde ich mir am Wochenende anschauen. Um was geht's da? Das ist so eine quasi so ein letztes Sommerfest, bevor weil das quasi das als letztes Sommerwochenende gefeiert wird. So habe ich es mir erklären lassen kurz und dadurch, dass da Montag ein Labor Day ist, also ein Feiertag, habe ich auch mal noch mehr Zeit, das Wochenende in vollen Zügen auszukosten. Ich habe gesehen von euch, auf Facebook gab es ein Foto von eurer Einsatzstelle, wo ihr so ein Abschiedsessen bzw. Willkommensessen gemacht habt. Und heute habe ich auf die Website geschaut und da war schon ein großer Bericht drin von dir, Matthias, und auch von dir ganz groß, Alexander, noch so ein Hinweis und so. Also man scheint da eigentlich sich sehr zu freuen. Wie war eigentlich dieses Fest? Erzähl es einmal. Ja, also das ist eine super Sache, über die ich mich sehr gefreut habe und nicht nur ich, sondern auch schon viele gedenkt, die noch vor mir sich an der Stelle sehr gefreut haben, und zwar, dass man wirklich Teil des Teams ist, und das spiegelt sich halt auch wieder eben in so einem Abschiedsfest zum Beispiel. Also da sind wirklich alle so gekommen, die irgendwie mit dem Center was zu tun gehabt haben. Wir haben Essen bestellt, wir haben nochmal tratscht, ich habe Geschenke bekommen, die Leute haben sich bei mir bedankt. Also das war wirklich herzlich und entgegenkommend. Der Matthias war ja auch dabei, weil wir haben ein paar Tage überlappend gehabt, damit ich ihm die Stadt ein bisschen zeigen kann und in der Arbeit kurz einschulen und so. Aber das ist auch was, was es nicht an allen Stellen im Auslandsdienst gibt, und deswegen habe ich meine Stelle in Toronto auch so geschätzt, weil der Auslandsdiener in Toronto, beziehungsweise der Gedenkdiener in Toronto, so wertgeschätzt wird. Matthias, wie siehst du das? Ja, das kann ich nur voll und ganz bestätigen. Also man fühlt sich sehr stark ein Teil des Teams, man kriegt gleichwertige Aufgaben und nicht nur quasi, also man ist auf keinen Fall hier nur der, blöd gesagt jetzt, der Kaffeejunge, der Kaffee bringt oder sowas. Also man hat da schon wirklich super Aufgaben, und das spiegelt sich auch wieder. Das heißt, es hört sich alles super an, und ja, was hast du jetzt noch so geplant in den nächsten, bevor jetzt der extreme Winter kommt, hast du schon was geplant anzuschauen oder so? Ja, also ich habe mir vorgenommen, im Herbst noch ein bisschen Kanada kennenzulernen. Also die Städte, zum Beispiel Ottawa, Montreal und Quebec City, würden mich sehr interessieren. Und dadurch, dass im September und Oktober sehr viele Feiertage sind, also jüdische Feiertage, wo das Museum auch geschlossen ist, bietet sich dann natürlich sehr vielen, so drei verlängerte Wochenenden sind das im September und Oktober, die man für so etwas nutzen kann, ja. Das hört sich echt super an. Ich war selber vor zwei, drei Wochen in Kanada, und da war ich in Quebec City, und in Montreal sind beide wirklich super Städte. Kann sich auch der Alexander bestätigen. Ich freue mich auch. Ja. Ja, das hat uns gefreut, dass du heute da warst, Matthias, dass wir das geschafft haben, das Skype-Interview dazu machen. Und vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass wir uns dann einmal sehen, wenn du wieder in Österreich bist, dass du uns dann da auch ein Interview geben kannst. Und ja, dann rückwirkend noch einmal dein ganzes Jahr da bei uns Revue passieren lassen kannst. Gerne, natürlich. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bei dir wird es jetzt ja irgendwas zu Mittag sein oder so, nehme ich an, oder früh Nachmittag. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ja, danke, und einen schönen Abend nach Österreich. Ja, Alec, du auch noch was? Möchtest du noch was sagen? Nicht unbedingt. Okay. Schönen restlichen Arbeitstag noch. Okay, dann ciao, Matthias. Ciao. Ja, das war jetzt der aktuelle Gedenkdiener aus Toronto, hier live on air. Das heißt, wir sind jetzt sogar schon über den Ozean on air sozusagen. Und mit dir machen wir dann gleich weiter mit dem Interview. Und jetzt folgt unser Sonderteil, den wir immer haben, und zwar den Auslandsdienst-Teil, weil wir wollen natürlich auch die Zuhörer informieren, und natürlich auch die ZuhörerInnen, welche wichtigen Punkte der Auslandsdienst umfasst, wer den Auslandsdienst machen kann, weil, muss ich dazu sagen, nach einer Gesetzesänderung wird es bald möglich sein, ich weiß nicht ganz genau wann, aber demnächst, auch möglich sein, dass auch Frauen freiwillig einen Auslandsdienst absolvieren können und dafür auch die Förderung des Außenministeriums bzw. bald des Sozialministeriums erhalten. Das ist jetzt die große Neuerung, die kommt eben demnächst, wird das dann vom Parlament beschlossen werden. Der Auslandsdienst selbst kann als Ersatz eben für den Zivildienst bzw. den Wehrdienst absolviert werden. Er dauert insgesamt 12 Monate. Er kann auf allen Kontinenten absolviert werden, das heißt in Europa, in Asien, Afrika und in Amerika. Und man kann sich dann zwischen dem sogenannten Gedenkdienst, das ist das, was der Alexander in Toronto gemacht hat, zwischen Sozial- und Friedensdienst entscheiden. Der Gedenkdienst, das ist mehr, befasst sich in erster Linie mehr mit den Opfern des Nationalsozialismus. Und man arbeitet in erster Linie an Holocaust-Gedenkstätten und an Museen, wie eben zum Beispiel in Toronto. Dann gibt es ein paar Infos zum Sozialdienst. Der Sozialdienst gliedert sich in drei Aufgabenbereiche. Bildungsprojekte befassen die Betreuung von Schulkindern. Als Beispiel könnte man hier sagen die Casa Rogar in Guatemala. Da hatten wir auch schon mal einen Gast. Umweltprojekte befassen sich mit der Bewusstseinsförderung oder medizinische Betreuung, Organisation von Fortbildungskursen, Krankenstationen. Und Sozialdienst haben wir heute auch einen im Studio, einen Gast, der vor fast einem Jahr hier zu Gast war, bei der ersten Sendung, Felix Giener, der war in Indien, den haben wir heute auch zu Gast. Und der letzte Teil, den es noch gibt, ist der Friedensdienst. Der Friedensdiener arbeitet an Projekten, die der Sicherung des Friedens in Krisengebieten gewidmet sind. Und hier versucht man Menschen zu unterstützen, damit die in Frieden leben können. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle in China. Und wichtig beim Verein ist eben die Mitarbeit, das heißt, der gesamte Verein beruht auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Arbeit wird freiwillig in sogenannten Referaten abgehandelt. Da gibt es zum Beispiel das BR-Referat oder das Übersetzungsreferat. Wichtiger, fixer Bestandteil sind auch die Mittwochskonferenzen. Diese finden alle zwei Mittwoche statt. Und das von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, wo jedes Mal ein besonders interessanter Gast befragt wird von den Teilnehmern über seinen jeweiligen Tätigkeitsbereich. Und des Weiteren gibt es noch Landesreferatstreffen, zum Beispiel hier in der Steiermark. Die finden einmal im Monat statt und da kann man alle möglichen Informationen erhalten und sich untereinander ein bisschen kennenlernen. Wenn jetzt genau du Interesse hast an einem Auslandsdienst, dann kannst du dich hier melden, und zwar auf www.auslandsdienst.at. Da findet man derzeit keine Informationen, aber demnächst kommt die neue Website online und dann gibt es alle Informationen wieder, Anmeldung und so weiter, Kontakt zu den Tutoren, die zuständig sind und vieles mehr. Und Alexander, darf ich dich jetzt noch fragen bezüglich dem Auslandsdienst der Vorbereitung? Wo hast du her überhaupt erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, Auslandsdienst zu absolvieren? Also es war bei mir so, dass ich nach einem Zivildienst gesucht habe für mich, der mich fordert und den ich gern mache und wo ich so jeden Tag interessiert ins Büro gehe. Und ich habe mich dann ein bisschen umgehört und umgeschaut und das haben auch meine Eltern gemacht. Und dann ist mein Vater mal, glaube ich, in irgendeiner Zeitung, über irgendeinen Zeitungsbericht gestolpert und hat es dann an mich herangetragen und hat mir das gezeigt und hat gesagt, da schau, das klingt ja super, also das könntest du ja machen und das schaut nicht so schlecht aus. Und ich habe mir das dann auch durchgelesen und habe mir das Gleiche gedacht und habe dann gleich gegoogelt, und wenn man ein bisschen im Internet schaut, dann findet man eben, Felix, wie du schon gesagt hast, sehr schnell Informationen darüber. Und habe mich dann auch angemeldet und bin dann eben zu einem dieser berüchtigten Landesreferatstreffen gegangen. Und ich weiß nicht, mir haben die Leute dort, die dort waren und die dort geredet haben, die dort zusammengesessen sind, die haben mir gleich so zugesagt. Und ich war eigentlich nie so einer, der so gerne in Vereinen war oder so in die Richtung so aktiv war, würde ich nicht unbedingt sagen. Aber ich habe mich da gleich super verstanden mit den Burschen und das war so ein richtiger Zusammenhalt. Und das hat mich dann am Anfang vor allem mal wirklich dabei gehalten und die Arbeit, die man macht, eben in den Referaten, in der Vorbereitung, die ist ja sinnvoll, also die bereitet einen ja wirklich sinnvoll auf seine Aufgaben im Ausland vor. Deshalb habe ich das dann auch gern gemacht. Gewisses Grundinteresse für geschichtliche Themen, für politische Themen sollte natürlich schon da sein. Aber wenn das da ist, arbeitet man gern mit, ist gern im Verein und bereitet sich dadurch automatisch ganz gut auf sein Auslandsjahr vor. Wo hast du, welchen Bereich, welchen Referat warst du tätig? Ich war Schulsprecher und habe deshalb im Schulreferat eine Zeit lang mitgearbeitet und bin dann später aufs Gedenkdienstreferat übergestiegen, was eben für mich als Gedenkdiener auch naheliegend war, was dann mit Koordination und Organisation innerhalb des Vereins zu tun hat und so weiter. Das heißt, das Landesreferat Steiermark hat dich auch ein bisschen dazu motiviert? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Die berühmten Treffen mehr. Okay, das ist sehr interessant. Jetzt steigen wir über zu einem anderen, ganz anderen Thema, und zwar zum Thema Toronto, deine Einsatzstadt, deine Stadt, wo du deinen Auslandsdienst absolviert hast. Was ist das Besondere an Toronto? Kannst du das kurz zusammenfassen oder ist es zu vielseitig? Es ist immer schwer, Millionenstarts kurz zusammenzufassen. Ich kann sagen, was für mich das Besondere an Toronto ist, und zwar das multikulturelle Zusammenleben, was in Toronto tagtäglich aufs Neue ohne Probleme funktioniert, hat mich schon beeindruckt. Also da leben Menschen von jeglicher Herkunft, von jeglicher sozialer Schicht, mit Englischkenntnissen, ohne Englischkenntnissen, irgendwo zwischendrin, ohne Probleme auf einem Haufen zusammen und verstehen sich. Und es gibt verglichen zu anderen nordamerikanischen Städten verschwindend wenig Kriminalität, eine sehr hohe Lebensqualität. Also dieser Ablauf, dieser hohe Lebensstandard in einer nordamerikanischen Großstadt ist schon sehr einmalig in Toronto und den lernt man dann auch wirklich zu schätzen. Woran liegt es, deiner Meinung, dass es genau hier so einen hohen Lebensstandard gibt? Hat das mit der Lage oder was glaubst du da? Ich denke, dass die kanadische Politik in den letzten Jahrzehnten schon ganz gute Arbeit geleistet hat in die Richtung und das macht sich dann halt auf lang oder kurz durchaus bezahlt. Und die Einstellung von den Leuten in der Stadt ist grundsätzlich sehr positiv. Und sehr offen gegenüber neuen Menschen. Also ich habe mich irgendwie nie als Außenseiter gefühlt oder bin außen vorgegangen oder an einer geschlossenen Gemeinschaft oder Gruppe gescheitert als Neuankömmling sozusagen. Also da merkt man schon einen Unterschied zu Österreich. Heißt, du würdest sagen, die kanadische Gesellschaft ist aufgeschlossener Neuen und Anderem gegenüber als wie. Ja, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Okay. Sehr interessant. Und jetzt habe ich sowas vorbereitet, und zwar so eine Art, wussten Sie das, wusstet ihr das? Und ja, das mal kurz so ein paar Fakten über Kanada, die man vielleicht nicht immer weiß. Zum Beispiel eben, wusstet ihr, dass zum Beispiel die Queen immer noch Staatsoberhaupt ist? Dass der Name Kanada sich von Kanata ableitet, was Dorfsiedlung in der Sprache der St. Lorenz Irokesen, einem Indianerstamm, bedeutet. Dass Kanada das gebildetste Land der Erde ist. Mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung hat einen Uni-Abschluss. Dass nach der Pearl Harbor-Attacke Kanada gleich den Japan vor den USA noch den Krieg erklärte. Und dass allein Toronto mehr Einwohner hat als die Provinz British Columbia, die gesamte Provinz British Columbia. Und dass es in Kanada das weltweit einzigartige Gefängnis für Eisbären gibt. Und dass die Kanada-USA-Grenze die längste ungeschützte Grenze in der Welt ist. Ist ein Gefängnis für Eisbären nicht einfach ein Zoo? Oder? Stimmt eigentlich. Was muss ein Eisbär anstellen? Das ist ein sehr interessanter Fakt, muss ich sagen. Ja, also das weltweit einzigartige Gefängnis, ist das ein Zoo oder nicht? Wir werden es recherchieren, was es genau ist. Was? Es ist kein Zoo. Nein. Es ist wirklich ein Gefängnis für Eisbär. Interessant. Ja, also anscheinend die Kanada haben da, zur Sicherheit haben sie einen eigenartigen Zugang anscheinend, dass sogar Eisbären eingesperrt werden. Okay, lassen wir das. Quebec City, das ist aber noch zwei Facts, war eben die erste nordamerikanische Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Und statistisch gesehen ist Kanada eins der glücklichsten Länder der Welt. Was war da jetzt für dich neu, Alexander? Was? ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Ist schon okay. Na, aber also diese Lebensqualität-Fakten, die überraschen mich überhaupt nicht. Auch das mit dem UNESCO-Kulturerbe überrascht mich nicht. Das mit der Queen kriegt man relativ schnell mit, weil auf dem auf dem kanadischen 20-Dollar-Schein ist die Queen oben und auch auf den Münzen ist die Queen oben. Und das ist mir als erstes ein bisschen komisch vorkommen, aber das merkt man relativ schnell. Ist Commonwealth trotz allem. Und die Queen ist halt noch Staatsoberhaupt, der hat aber keinen Einfluss und auch nicht wirklich. So wie der österreichische Bundespräsident, der dann weniger fast. Also sie freuen sich immer, wenn die Queen auf Besuch ist, aber das war's dann auch. Mhm. Das heißt offiziell, vielleicht weißt du das zufällig, was ist Kanada, wie wird das organisiert oder hat es einfach nur Parlament? Oder? Naja, also grundsätzlich gleich wie okay. England. Aha, okay. Das parlamentarische Monarchie also, okay. Genau. Ja, lass mir die Eisbären mal und gehen wir mal über jetzt zu deiner Arbeit und die ja in Toronto sich am Holocaust Education Center abgespielt hat. Was sind denn die Kernaufgaben dieser Einrichtung? Also ich würde sagen, die kann man in zwei verschiedene Teile aufteilen, und zwar erstens die Arbeit innerhalb der jüdischen Community. Das hängt dann damit zusammen, dass man Feierlichkeiten veranstaltet, an zum Beispiel Gedenktagen, am International Holocaust Remembrance Day im Jänner haben wir ein großes Programm gehabt. Wir haben einmal im Jahr die Holocaust Education Week, die findet Anfang November statt. Das ist eine Aneinanderreihung von vielen Veranstaltungen eben zum Thema Holocaust. Wir haben Projekte, wo wir Schulklassen einladen, an Center. Wir veranstalten eben übers ganze Jahr verteilt eigentlich innerhalb der jüdischen Community Sachen. Der zweite Punkt, der am Center behandelt wird, ist eben der Educational Part, der Teil zu Fort- und Weiterbildung über Holocaust-Themen, und da kommen eben Schulklassen fast täglich an unser Center, jetzt wie der Matthias vorher gesagt hat, eben während dem Sommer nicht, deshalb ist es ein bisschen ruhiger. Aber unterm Jahr haben wir jeden Tag ein bis zwei Schulklassen. Die bekommen eine Führung durch unseren Museumsteil Und die sind dann auch immer im Kontakt, im Austausch mit einem Holocaust-Überlebenden. Der Holocaust-Überlebende oder die Holocaust-Überlebende erzählen dann ihre Geschichten. Und die Schüler befragen sie dazu. Und vor allem der Teil ist uns halt sehr wichtig, damit sie einen konkreten und direkten Kontakt zur Geschichte haben. Weil ein Museum gibt es oft und es gibt viele Museen, aber ich denke, dass vor allem der konkrete Bezug zur Geschichte, das emotionale Erzählen, was unsere Zeitzeugen machen, von ihrer eigenen Lebensgeschichte sehr wertvoll für die Schüler ist und auch sehr wertvoll für den Bildungsauftrag ist auf dem Niveau. Hattest du mit den Zeitzeugen viel zu tun? Ja, ich habe fast täglich mit den Zeitzeugen gearbeitet. Das ist einer der Hauptaufträge des Gedenkdieners vor Ort. Man betreut die Zeitzeugen, bevor sie zur Klasse kommen. Man stellt sie kurz auf die Klasse ein, man erzählt vielleicht ein bisschen was über die Schüler, wo sie herkommen, über ihren Hintergrund der Schule, damit sie sich eben ein bisschen vorbereiten können auf das, was sie sagen, auf das Alter der Schüler vor allem. Und da kommt man natürlich mit ihnen zum Reden und spricht mit ihnen über ihre Geschichte, über tagespolitische Themen, man trinkt einen Kaffee zusammen. Also das ist ein sehr entspannter Austausch und aber auch ein sehr interessanter Austausch. Also die Gespräche, die ich da mit Holocaust-Überlebenden geführt habe, die werde ich wahrscheinlich nie wieder führen und die werden mir auch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben und mich prägen. Mich würde jetzt eine Frage so interessieren. Es ist ja so, dass wir in einer Zeit leben, wo wir noch die glückliche Lage haben, dass wir Zeitzeugen haben. Aber es wird halt dann doch mit der Fortschreitung jetzt die nächsten Jahre das immer geringer. Und wie bereitet sich dann eben jetzt das Museum, das Center in Toronto vor, auf die Zeit, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt? Es ist eine der Kernfragen, mit denen sich eigentlich die meisten Holocaust-Centers weltweit derzeit beschäftigen. Was macht man, wenn es keine Holocaust-Überlebenden mehr gibt und keine Geschichten aus erster Hand? Natürlich wird es einen Abfall im Niveau geben. Das ist, denke ich, unvermeidbar. Aber es gibt Ansätze und Ideen, wie man das verbessern kann. Also wir haben jetzt schon eine riesige Datenbank an Interviews. Das heißt, das Wissen geht ganz bestimmt nicht verloren. Mhm. Wie ich aber schon vorher erwähnt habe, ist es so wichtig für die Schüler, dass sie das aus erster Hand erfahren und dieses emotionale Erzählen einer Geschichte ebenso wichtig für die Bildung ist. Deshalb gibt es jetzt ein ganz interessantes Projekt von der USC Shoah Foundation in Los Angeles und zwar haben die jetzt damit angefangen, ein sogenanntes Hologramm zu entwickeln. Das schaut dann konkret so aus, dass man einen riesigen Tablet-Computer, so kann man sich das vorstellen, vor die Schulklasse stellt. Und auf dem ist eine Datenbank und die haben vorher einem Holocaust-Survivor, zum Beispiel bei dem Pilotprojekt war es ein Holocaust-Survivor von uns, was uns sehr gefreut hat, dem haben sie im Vorhinein tausende von Fragen gestellt über jedes erdenkliche Thema und haben die dann halt abgespeichert auf dem Tablet und durch Spracherkennung der Schüler, das heißt, der Schüler fragt das Tablet eine Frage und das Tablet sucht dann die richtige Antwort raus und er, unter Anführungszeichen, der Holocaust-Survivor, antwortet dann der Klasse aus erster Hand. Und ich habe das selber gesehen und das ist schon sehr beeindruckend. Also das ist ein sehr kreativer Ansatz, wie man an das Problem, unter Anführungszeichen, geht und das ist ein gutes Konzept für die Zukunft, finde ich. Wow, das ist wirklich ein sehr interessantes Projekt. Mhm. Hoffen wir, dass es davon noch mehr gibt dann in Zukunft und dass dieses Wissen eben nicht verloren geht sozusagen. Ja, wir sind leider schon fast am Ende unserer Sendung angelangt und deswegen möchte ich dich besonders fragen, was war dein Fazit von dem Gedenkdienst? Hast du da etwas fürs Leben mitgenommen und kannst du ihn eben den vielen Leuten, die jetzt zuhören, die ein Interesse haben, kannst du denen das empfehlen? Ja, wie eben schon vorher erwähnt, ich war auf der Suche nach etwas Herausfordernden und Bildenden und nach einem Job oder nach einer Aufgabe, bei der ich mich weiterentwickeln kann und die mich fordert. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich da den Gedenkdienst weiterempfehlen kann für jeden, der sowas sucht. Also es sollte jedem klar sein, die Vorbereitung ist nicht einfach, es ist zeitintensiv. Der Schritt ins Ausland ist nicht so einfach, wie man sich vielleicht am Anfang denkt. Und das Leben im Ausland ist auch nicht immer leicht. Aber man genießt und wenn man zurückkommt, und das Ganze reflektiert, und in der Phase bin ich gerade, dann merkt man, wie man sich weiterentwickelt hat. Wenn man dann wieder mit seinen Freunden redet, die in Österreich geblieben sind, und dann redet man über Themen und nur die Art, nur vom Gespräch her, wie man redet und die Inhalte, dann merkt man wirklich, dass man viel dazugelernt hat, dass man sich stark weiterentwickelt hat und dass das eine einmalige Chance ist, die, weil man dazu motiviert ist, unbedingt wahrnehmen sollte. Also du kannst jedem empfehlen, unbedingt Auslandsdienst. Jeden, der interessiert ist, motiviert ist. Das sind super Schlussworte hier auf Radio Auslandsdienst heute bei unserer Sendung, bei der ersten Sendung der neuen Staffel. Wir möchten nur kurz die Hinweise wie immer geben. Es gibt Radio Auslandsdienst auch auf Facebook. Wir freuen uns natürlich sehr über Gefällt mir. Die Website ist radio.auslandsdienst.at. Hier gibt es alle bisherigen Sendungen als Podcast zum Nachhören. Die nächste Sendung findet in 4 Wochen am Freitag, dem 2. Oktober statt. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Sendung und bedanken uns auch heute bei Alexander für das tolle Interview. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen und dass du so eine Möglichkeit hattest, noch etwas über quasi deinen Auslandsdienst weiterzugeben.